Herzlich willkommen. On location. On location, warte, ich halte gleich ein bisschen weiter runter. Ich kann das nicht abschätzen, wie der Ausschlag ist. So, jetzt machen wir das aus. Gute Duct Tape. Sag du mal was. Ich weiß nicht, ob du weit weg sitzt. Wir senden aus dem Ausland. Wir senden aus dem Ausland. Wir sind on location unterwegs. Ja, in Holland. In Holland am Meer. Das ist eine Sonderfolge eigentlich. Nicht wirklich am Meer, aber... Also ein Kilometer vom Meer entfernt. Aber es gilt schon als Sonderfolge, obwohl es vielleicht keine Themenepisode ist. Ich hoffe, ja, man kann es gut sehen, hören. Ist die Agenda dabei. Also ich habe eine Agenda dabei, ja. Genau. Aber bevor wir dann mit der Agenda starten, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen darauf eingehen, was hier gerade läuft. Du baust gerade Krücken. Warum? Weil du dich mit dem Bein verletzt hast. Ja, nicht nur. Umgeknickt im... Meer. Im Meer. Ja, genau. Aber solltest du nicht eigentlich super regeneriert sein durch das Fasten und so und jetzt passiert ja trotzdem sowas? Ja, also das Problem war halt wirklich, ich habe eine schwache Kniescheibe. Eine schwache linke Kniescheibe. Ja, aber das Fasten, da ist ja die Idee, dass sich der Körper regeneriert und wieder aufbaut durch die fehlenden Ressourcen und so. Ja, so schnell geht's wohl doch nicht. Moment mal, wir haben hier jetzt noch... Rosa-Rot oder Magenta? Was denn? Was denn? Lila. Achso, nee, also entweder ihr müsst hier mitmachen oder ihr könnt nicht da so reinbabbeln, weil das führt natürlich, das ist ja verwirrend. Oh, wo ist das Keyboard? Da kann man doch hier so Einspieler machen. Ja, ist jetzt nicht da. Oh. Aber wir sind jetzt sogar ausgegrenzt, ja? Nein, kommt. Nee, setzt euch dazu. Was musst du auch so frei sein. Ja, bitte, aber du musst dir einen Stuhl holen und dich dazu setzen. Die Leute machen auch hier ihre Regeln selber. Okay. Ja. Hast du was beizutragen? Nein. Außer das Brechen der Regeln. So oder so. Also wir sind nicht nur on location, sondern ich habe auch noch eine schlimme Knieverletzung in Richtung der Verletzung, die ich vor 13 Jahren schon mal hatte. Ausgerenktes Kniescheibe und komische Bänderüberdehnung oder so. Deswegen nutzen wir die letzten wachen Momente, die ich noch habe, bevor ich vor Schmerz... Symptomen und starkem Alkoholkonsum, um die Schmerzsymptome zu überdecken, zusammenbreche, um trotzdem noch die Fans und Followers hier zufriedenzustellen. Ja, ich hab auch direkt mal eine Frage, und zwar, weil Schüchtern ja wieder mit dabei ist. Schüchtern ist wieder da, hallo Schüchtern. Hi. Und zwar habe ich jetzt eine Frage. Eine sehr interessante Frage. Ja, ist ähnlich wie die Perpetuum mobile Geschichte. Und zwar, wir gerade eben hier auf dem Campingplatz haben wir so Mülltonnen gesehen, die sehr groß und tief sind. Und würde es nicht gehen, einfach ein Loch zu graben bis zum Erdkern und dann den Müll da einfach verschwinden zu lassen? Der wäre weg. Der wäre direkt verflüssigt. Ja, aber wird dann ein Vulkan entstehen? Der wird direkt verbrennen und wäre weg. Und wir hätten das Müllproblem. Du willst ja erstmal die Masse erhalten. Was heißt das? Und wo bleibt das ja? Also ja, natürlich, aber es schmilzt ja direkt. Es vereint sich ja mit dem Rest des Erdkerns. Aber wenn du den ganzen Müll der Erde in den Erdkern steckst, dann ist der Erdkern wahrscheinlich zu groß und die Erde explodiert. Ja, aber ist der Erdkern nicht sau heiß? Das ist Quatsch, mal ohne Scheiß. Was würde da passieren? Müllverbrennung. Genau. Warum, was ist diese Masseerhaltungssache? Ich glaube, da musst du nochmal näher drauf eingehen. Wobei, ja, eine Formel, Erde, bitte. Dass Masse nicht verschwinden kann. Also du kannst... Nee, das ist mir klar, aber erstmal die Grundfrage wäre ja, kann man überhaupt ein Loch bohren bis zum Erdkern? Nee. Warum nicht? Ja, Menschen können ins Weltall fliegen, aber hier den eigenen Planeten beherrschen. Das geht nur in Hollywood. Weil es da zu heiß ist, da schmilzt dir deine Gerätschaft ja. Und was war bei The Core? Da hatten die doch das Gerät. Das war ein Science-Fiction-Film, den will ich nicht mit der Realität gleichsetzen. Das ist auch der genauso ist wie Armageddon, bloß dass sie nicht ins Weltall fliegen. Oder ja, aber Armageddon war ja schon annähernd realistisch im Vergleich. Ja, war genauso bescheuert. Ja, bei The Core sind die halt mit der Atombombe in den Erdkern geflogen, um ihn wieder anzudrehen. Ja? Ja. Ich hatte den Film nicht gesehen. Aber es hört sich nach einem guten Film an. Das sind nacheinander sechs Atombomben. Parallel gucken, mal den einen, mal den anderen. Okay. Im Erdkern, um den wieder zu drehen. Das ist totaler Spaß. Also gibt es kein Material auf der Erde, Diamanten oder so, die das packen würden, dass man sie quasi in die Nähe des Erdkerns bringt, als Bohrer benutzt. Ich weiß gar nicht, wie warm ist es denn im Erdkern? Ja, wahrscheinlich sehr warm. Ist das denn das Problem? Ich meine, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das nicht machbar ist. Ja, aber die Lava kommt doch hoch, dann hast du einen Vulkan. Nee, wieso kommt die dann hoch? Kommt die Lava dann hoch, wenn da ein Loch ist? Ja, Wärmeausdehnung und so. Ist ja vermutlich doch schon. Ist ja genauso wie ein Vulkan. Vulkan ist ja auch letzten Endes eine flüssige Verbindung zum Erdkern. Und warum schmeißt man dann nicht einfach den ganzen Müll in Vulkane. Ja, was wird dann passieren? Dann wird der verbrennen. Ja, wie Verbrennung. Du kannst da Müllverbrennung machen. Da hast du zumindest noch ein bisschen Strom. Ich meine, Müllverbrennung ist ja auch ja, schon. Aber dann hast du die ganzen Emissionen und so sind ja. Die ganz tief weg. Ja, aber das kommt doch raus, wenn du nee, alles verbrennst. Kommt ja keiner hin. Wir kommen ja nicht hin, dann kannst du auch nicht raus. Ja, aber dann hast du es ja nicht hingebracht. Ja, wenn du nicht hinkommst, um es hinzubringen, dann hast du es nicht hingebracht, um dann die Verbrennung aufzuhalten. Kann man eigentlich ein Vulkankraftwerk bauen? Ja, es ist ein Geothermie, ist doch gemacht. Was ist das? Geothermie-Kraftwerk. Also so, ein echter, also so eine Kuppel auf den Vulkan draufsetzen und dann ordentlich ja. Strom erzeugen. Das und wie lange dauert es, bis der Erdkern kalt ist dann? 1 Million Jahre. Wenn du ihn ausgraben würdest. Ja, kann der Erdkern eigentlich ohne die Erde existieren, die außen rum ist? Nein. Wovon er der Kern ist? Ja. Was ist denn der Erdkern? Der Erdkern ist flüssiges Magma. Der Erdkern existiert nur, weil die Erde existiert, oder? Musst du dir vorstellen, ist der wie ein Rocher. Oder so? Der Erdkern, der ist so ein Nuss-Nougat-Gemisch. Ah, ja. So flüssiges. Was ist denn dann die Kruste? Nuss in der Mitte? Das ist die Metallkugel in der Mitte. Also. Okay. Ich glaube, den Erdkern gibt's, weil die Erde war, als sie entstanden ist, dann war die komplett flüssig. Ja. Und dann ist der äußere Teil erstarrt. Ja. Ja, genau, und das war's halt. So, und deswegen ja. Ist es innen noch flüssig und in unendlicher Zukunft ist wahrscheinlich alles erstarrt. Und es ist erschreckend, wie dünn die Kruste ist in Relation. Ja. Man wird ja jetzt meinen, so in der Mitte so ein kleiner Kern, aber nee. Ja. Es ist so die mega dünne Schicht. Wie viel ist das? Nicht mal so ein Prozent, oder? Vom Gesamtdurchmesser. Ah, die schwimmt ja auf Lava quasi. Alles ja, dieser genau. Ganze Kack ja. Hier, der ganze Boden, der schwimmt. Ja, richtig. Ja. Völlig, völlig interessant eigentlich. So. Ja. Trotzdem muss ich leider nochmal Top of the Show Business ein bisschen ausgraben. Und zwar habe ich ein bisschen Research betrieben, ja? Ja, was hast ist du unser... dich informiert zu Improvisation? Nein. Was ist unser das Top... Was hast du doch vor? Lass mich nochmal ausreden, bitte. Nein. Unser Top-Podcast, ja? Der mit den meisten Klicks und Hits ist Folge 6. Ja? Und ich bin da jetzt mal analytisch ran und habe mir einfach mal die Themen aufgeschrieben, die wir in diesem Beschreibungstext genannt haben, um quasi vielleicht der Sache auf die Spur zu kommen, warum diese Folge 2000 Klicks hat und alle anderen so 148. Ja? Ja. Und ich lese euch jetzt mal die Themen vor, die da drin vorkamen. Und ihr könnt ja mal dann überlegen, ist vielleicht eins dieser Themen so krass, dass es so viele Klicks generiert hat. Ich sag mal so, es war, glaube ich, Zufall und der Google-Bot. Der Google-Bot, ja gut, die Google-Bots sind ja immer da. Und wir haben ja auch die meisten Viewer, oder die meisten Klicks haben wir aus USA. Ja, weil wahrscheinlich entweder, also der SG hört viel, aber auch die Google-Bots, die sind wahrscheinlich auch in den USA registriert. Ich denke, Google filtert sich da selber schon raus. Ja? Blogspot ist ja nicht. Keine Ahnung, also die meisten Klicks haben wir in den USA, mehr als Deutschland. Ja. So oder so, es ging in Folge 6 um... Ich nutze oft einen Proxy-Server aus den USA, um mal auf die Seite zu klicken und so. Es ging in Episode 6 um Latein. Langweilig. Die Opferanode. Was sind die Opferanode? Cool. Hast du nicht Folge 6 gehört? Mal. Nee. Nee, machen wir weiter. Erstmal danach kannst du dann die Opferanode klären. Eureka. Eine Fernsehsendung. Ich dachte, das wäre ein Zelt. Ich habe jetzt hier ganz viele Zelte gesehen, wo Eureka draufsteht. Karniosakrale Körperarbeit. Hä? Der Rote. Ein Buch. Das war Folge 6. Und Chrissy Schröder. Wir hatten Chrissy Schröder als Stargast in Folge 6, weißt du noch? Ja, ja. Und das ist jetzt natürlich eine Idee. Ist vielleicht der politische Einfluss von Chrissy Schröder so groß gewesen, dass die Followers und Fans... Ich glaube, das ist Spekulation. Ja, natürlich ist es Spekulation. Wir spekulieren hier und wir überlegen, welche dieser vielleicht Themen dafür für diesen Klick... Hast du mittlerweile eigentlich das Passwort wieder zurückgesetzt und deinen Kalender da rausgefischt? Nein. Du hast gesagt, das machst du. Habe ich aber doch nicht gemacht. Ja, dann mach das mal. Könnte es vielleicht karniosakrale Körperarbeit gewesen sein? Wahrscheinlich. Karniosakrale Körperarbeit... Ich weiß, ich habe wieder vergessen, was es ist. Aber es hat was mit Arbeit am oder im Körper zu tun. Na gut, okay, also ja, diese... mit Gehirn, so Kranio, Gehirn. Nee, das ist Kranium, also das Gehirn. Kranio ist irgendwas anderes. Fleisch. Fleischopferarbeit. Vielleicht. Fleischopferarbeit. Sacrifice. Sakral. Es wird interessant zu sehen später, ob der Einfluss quasi der Umgebung hier auf den Podcast irgendwelche Klicks generiert. Das sind jetzt Wörter, die du aus dem Beschreibungstext rausgefiltert hast. Ja, ich beschreibe ja immer kurz, um was es geht. Und dann schreibe ich so ein paar Stichwörter auf. Ja, das waren die Sachen. Und das waren die Sachen, die ich gerade vorgelesen habe. Ja. Okay. Und wann gehen wir eigentlich einkaufen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht in den nächsten 49 Minuten. Ich gehe sowieso nicht. Du Humpelst. Also, wir haben jetzt gerade nochmal überlegt, Politik oder keine sakrale Körperarbeit waren wahrscheinlich die zwei Klickgeneratoren Number One. Politik kann ich mir bei dir eigentlich nicht vorstellen. Ja, nee, aber wir haben ja über Chrissy Schröder geredet. Nachdem du gestern dachtest, Merkel wäre ein Nazi oder so. Wir hatten ja Chrissy Schröder als Stargast in der Episode. Okay. Und das war vielleicht, weil die ganzen, die hat ja schon viele Fans, glaube ich. Die hat vielleicht dann ein paar Klicks generiert. Nee, gar nicht. Erstmal heißt sie ja Christina Schröder. Genau. Schröder ist so ein 0815 Standardname aus Deutschland. Da heißen 1 Million Leute so. Und wenn du dann aus Christina Chrissy machst, dann hast du auch die Politikerin nicht mehr. Also warum sollte irgendwer wegen der... Okay. Ja, aber wie erklären wir es uns dann? Tja, ich habe den Klickgenerator angeschmissen. Ah. Okay, werfen wir mal... Ich habe ein bezahlt, dass du da mal irgendwie auf die Seite gehen, weil Folge 6 fand ich sehr gut und so. Und das ist wohl ein großes Businessmodell in Indien. Was? Klicks zu generieren, auch auf Facebook und so. Echt? Ja. Mittlerweile... machen die das auch mit Real Accounts und nicht mehr mit Fake Accounts. Ja. Thema 1, Weichei, Super-GAU. Ich stelle euch eine Geschichte kurz vor und ihr entscheidet, bin ich ein Weichei oder ist es wirklich der Super-GAU? Ja, folgende Situation. Du bist mit deinen Freunden im Urlaub. Ja? Du bist insgesamt nur ungefähr einen Tag da. Du kommst Freitagabend und fährst Sonntagmorgen. Samstags entscheidest du dich, du gehst ins Meer und weil du so ein Weichei bist, was schon ein Indiz für die Lösung dieser Aufgabe sein könnte, fürchtest du, dass dein Genital nass wird, springst so dappig hoch und beim wieder Landen auf der Welle verdrehst du dein Knie so blöd, dass die Kniescheibe rausspringt. Bist du ein Weichei oder ist es der Super-GAU? Weichei. Ganz klar, sehe ich auch so. Ja, wir haben auch genug Schmerzmittel da. Also genau, wir haben Schmerzmittel da. Wer sich jetzt beschwert und den Urlaub abbricht, ist ein Weichei. Hat jemand von euch ein Modell dabei? Modell. Also eine derartige Grundsituation. Was war das gestern Abend nochmal? Du wolltest irgendwas nicht essen. Hä? Genau, da ist eine Wurst runtergefallen. Was? Nee, Wurst esse ich nicht mehr. Nee, ich habe die auch wieder abgewaschen und in den Napf gelegt und bis heute wollte sie ja keiner essen. Also wenn eine Wurst vom Grill fällt, ist schon super gar. Nee, wenn du die mit Wasser abwäschst. Ja, dann... Du legst auch nicht auch dein Rindersteak irgendwie in Wasser, um das schwerer zu machen. Ah, aber wenn die Wurst natürlich voller Sand ist. Hä? Yes. Die Wurst ist ja in Sand gefallen. Dreck reinigt den Magen. Aha. Kennst du wenn die Wurst Problem? Quasi einen kompletten Schutzschild aus Sandbröseln hat. Ja, quasi eine Panade aus Sand. Ja, das ist so lecker. Und du sie dann nicht isst, bist du dann ein Weichei? Wieso sollte ich die nicht essen? Ist doch Wurst. Aha. Ich sehe hier eine schlüssige Argumentation, der du hier folgst. Ja, sonst wäre das Tier ja umsonst gestorben. Na gut, ist es einer sowieso. Es ist ja umsonst gestorben. Ob es dann am Ende gegessen wird oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Nee, wenn ich es esse, ist es nicht umsonst. Nee, du hast ja das Geld dafür ausgegeben. Ja, aber es hat nicht gelitten. Für nichts. Aber sondern was? Um echt? Mich du würdest zu sagen, erquicken. Wenn man ein Tier kauft, aber das nicht isst, dann ist es nicht umsonst gestorben, wenn man Geld dafür ausgegeben hat. Ich würde sagen, an sich, jedes Tier, das zum Essen gezüchtet wird, ist ja schon umsonst gezüchtet und dementsprechend stirbt es auch umsonst. Also sinnlos. Ob du es dann am Ende noch isst oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Wieso? Wie ist das eigentlich mit Strom aus Biogas? Dürfen Vegetarier oder Veganer sowas nutzen? Warum sollten sie nicht? Ja, weil da für Tiere gehalten ja, werden. Ja, die ganzen Schnitzel, die da an der Fleischdecke liegen bleiben, die schmeißt du ja nachher in den Biogasofen. Was ist? Ich kenne dieses Konzept überhaupt nicht. Eben. Hier in Deutschland wird nichts weggeschmissen. Ja. Und aus Fleischresten kann man wunderbar Biogas produzieren. Moment mal, du sagst hier in Deutschland, hier aber wir sind in Holland. Ja. Ich interpoliere gerade und so. Okay. Hört sich dazu? Ja, ich höre nur zu. Du sagst, kannst du erklären, was Biogas ist? Biogas ist, du packst aus einer landwirtschaftlichen Anlage all deinen Abfall in eine riesige Komposttonne und da entsteht bei der Zersetzung Gas, Methangas und das nutzt du, um Energie zu erzeugen. Das ist aber nicht nur landwirtschaftlich, auch in den Kläranlagen. Ja. Aber es ist nicht das Verbrennen von Fleischüberresten. Die beim Metzger zum das Beispiel. Ist kein Biogas. Nee, das ist kein Biogas. Ja, aber das Verrotten von Fleisch. Ja, aber es wird nicht extra Fleisch verrotten gelassen. Das kommt nicht in diese Tonne rein. Das sind nur 8. Ja, natürlich kommt das da rein. Nein. Wo man es nicht mehr verkaufen kann. Man kann alles erst verkaufen. Umdeklariert. Genau. Und danach muss es doch in die Tonne. Wird aus Pferd Rind. Und dann wird daraus ein Gammelfleischskandal. Dann kommst du so zum Dönerbude genau. Auf die Ecke. Ja, nach dem Gammelfleisch wird halt das Gammelfleisch verbrannt. Nee, vergammelt und Biogas hergestellt. Ich wüsste nicht, dass Fleischreste verbrannt werden. Ja, die werden ja nicht verbrannt, die gammeln ja genauso wie auch das Gemüse. Ja, mit die Müllverbrennungsanlage, die ist ja nicht ausgelastet. Ja? Ja. Deshalb, wenn du jetzt Plastik in Atem trennst, wandert das trotzdem in die Müllverbrennungsanlage nach Köln. Das heißt, ich muss nicht mehr trennen? Ja. Ah. Nur Bio. Insider wegen Biogas. Ja, Bio mache ich ja sowieso nicht, weil ich nicht weiß, was Bio ist. Also wir haben zum Beispiel eine Biotonne, aber ich tue nichts rein, weil die ist A sowieso schon voller Maden und die sind ja schon voll, also die Tonne ist schon voll, weil die ist randvoll mit Maden. Ja. Und B, ich wüsste nicht genau, was ich da reintun soll. Weil zum Beispiel manche Leute sagen, man darf da Teebeutel reintun, andere Sachen nicht. Und andere Leute sagen, da darf keine Äpfel reintun, weil es lockt Ratten an. Ja, aber Äpfel ist die doch Sache ist, wenn du also selbst kompostierst, dann sollst du da so ein paar Sachen nicht raufschmeißen. Aber die Tonne, da kannst du alles reintun, was verrottet. Also was verrottet denn? Der Teebeutel? Alles. Filter, alles Teebeutel. Ja, und Papier? Ja. Ja, im Prinzip auch, aber das trennt man ja. Das kommt ja in die grüne, blaue, gelbe blaue. Tonne. Blaue. Ja. Blau, blau. Papier, machen. Kannst du wieder Geld damit machen. Ja? Ja. Ein Papier kriegst du Kohle für. Und Biomüll nicht? Nee. Obwohl das ja eigentlich zu Biogas verarbeitet wird. Hangeln wir uns weiter anhand unserer Agenda, die Least Legible Objects. Angenommen, du hast eine Bratwurst gekauft und die ist vom Grill runtergefallen und dein Campingplatz ist am Strand. Und jetzt ist die Wurst mit so einer Panade von Sandbröseln übersät. Gehört es zu den Least Legible Objects am Campingplatz? Sagen, das würde ich sogar eher licken als Klobürste, die einmal benutzt wenn wurde. Wenn sie nicht runtergefallen wäre. Hä? Wie nicht runtergefallen? Also rohes Fleisch. Ja. Also sagen wir mal, oder sagen wir mal nicht ein Würstchen, sondern sagen wir mal eine Hähnchenbrust ist runtergefallen. Ja, oh. Ja. Dann würde ich im Leben nicht dran lecken. Ne? Eher wenn sie in den Sand gefallen ist, weil dann lecke ich halt in den Sand. Okay. Weil da, weswegen, warum? Salmonellen. Salmonellen, aber der Sand, bringt der die Salmonellen um? Nein, aber deswegen sage ich ja, ich würde schon so nicht am Hähnchen lecken. Also das Runterfallen macht irgendwie nicht mehr viel dabei. Das heißt, für dich gehört jetzt, stellen wir uns mal vor, wir sind hier auf diesem Campingplatz, zu den Least Legible Objects gehören Hähnchenbrüste. Ja. Ja? Ganz klar. Ganz klar. Ganz oben. Also ganz wenn du jetzt, du stehst oben hier und denkst dir, was würde ich jetzt am wenigsten gerne ablecken? Hähnchenbrüste. Ja, auf jeden Fall. Ja. Saubere also Argumentation. Wenn die Marinade stimmt, dann würde ich das schon machen. Wenn die Marinade stimmt? Ja. So ja, du würdest das machen. Du hast auch schon mal ein komplettes Stück Schwein roh gegessen. Nein, das war durch. Ich habe dir durch den Stellen gezeigt. Ich habe Fotos. Ich glaube, ich habe auch Fotos davon. Kannst du nichts mehr sagen. Ich glaube, es war wirklich. Ja, man sieht roh. Ganz eindeutig, dass ich Marinade verschmiert bin. Ja, das könnte auch Blut gewesen sein. Das kann man heute anhand der Fotos nicht mehr genau herausfinden. würdest du quasi die Toilettenanlage mit deiner Zunge reinigen, bevor du eine Hähnchenbrust ableckst? Naja, nee, ist auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist halt immer dieser Vergleich. Das ist ja alles, ist ja, also keine Ahnung, das kann man ja nicht sagen. Es ist natürlich ein Totschlagargument, immer mit der Toilettenanlage zu kommen. Aber ich habe zu dem Thema nochmal was Interessantes. Letztes Wochenende war ich auf dem Campingplatz in Birkenfeld. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe der Mosel in Deutschland. Und der Campingplatz war sehr schlecht. Die Toilettenanlage war sehr alt. Und wir waren morgens auf der Toilette und wollten duschen. Ja. Und es gab vier, also wir waren in der Dusche, wollten duschen, im Toilettenhäuschen und es gab vier Duschen. Davon waren allerdings nur zwei benutzbar, denn auf zwei der zwei vier, Toiletten. Da haben Leute quasi sich den, sagen wir mal, den Luxus gegönnt, die beiden Geschäfte, die man vielleicht morgens macht, in einem Raum zu machen. In beiden Toiletten lag in der Mitte ein fetter Haufen Scheiße, also Menschenscheiße. Leute haben sich morgens in die Dusche gestellt und dachten sich, ich habe keinen Bock, den einen Raum weiterzugehen. Ich scheiße jetzt hier auf den Boden. Ja? Und dann dusche ich halt weiter und dann gehe ich irgendwie raus. I kid you not, das war real. Es gibt Leute, die das bestätigen können. Da lagen in der einen waren es eher so zwei kleinere Würste, die sich schon in diesem Ausguss so ein bisschen so getummelt haben. Und in dem anderen war es so ein großer Haufen, der so am Rand lag von der Dusche, von dieser viereckigen Duschsituation. Da, wo du stehst, unterm Strahl quasi. Und das halt auch durch das Wasser, was da schon drauf ist. Das war eine der Hauptgründe, warum ich halt nie campen gehen wollte, weil ich mir genauso Camping vorgestellt habe. Ja, aber ich meine, du musst schon zugeben, hier kann man duschen. Hier gibt es keine Fäkalbelastung, also keine zumindest offensichtliche Fäkalbelastung. Es gibt mit Sicherheit Fäkalbakterien auch hier in der Dusche. Ja. Aber nicht so, dass du quasi sagst, die Fäkalbakterien, die sind schon sichtbar in Form eines großen braunen Haufens. Ne? So ist es nicht hier. Und das hat mich auch ein bisschen schockiert, weil an sich, man weiß, diese Campingplätze im Zuge dieser Rallye-Veranstaltung sind ja meistens runtergekommen, aber dass es so schlimm ist, habe ich noch nicht erlebt. Das war wirklich da extrem. Auch für mich, ich war ein bisschen schockiert. Ich habe dann nebendran geduscht, aber das sind halt diese Duschen, wo unten offen ist. Wo natürlich auch der Sud, ja, dieser Fäkal-Kot-Schmierbrei durch die einzelnen Duschkabinen so durchläuft. Ja. Boah, ist das widerlich. Du natürlich irgendwo da damit auch belassen wirst, aber wenn du halt duschen willst, es gibt nur diese Dusche, dann bleibt dir nicht viel übrig. Also du kannst nicht viel machen. Aber schon mega abartig, ne? Muss man mal sagen. Ja, das ist mega schon, das ist schon ein bisschen hart. Vor allem, wie bist du drauf? Ja? Wenn du sagst, ach, ich habe keinen Bock, kacken zu gehen im Nebenraum. Ich kacke dahin, wo ich jetzt gleich noch dusche. Oder machst du es am Ende? Das heißt, du duschst erst, wäschst dich, machst dich schön sauber in Anführungsstrichen. Und dann kniest du dich aber nochmal so hin und kackst dahin und wischst dir dann halt wahrscheinlich mit den Händen den Arsch ab, weil das Wasser läuft ja sowieso gerade. Das kann man ja schön kombinieren. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es ist einfach mordsmäßig widerlich. Ja, es ist widerlich. Aber die Frage ist jetzt mal rein, also ich meine, wie war der Situation, Ablauf? Wie war der Ablauf? Vor allen Dingen, wenn es in zwei gleichzeitig war. Ja, nee, ich weiß nicht, ob es gleichzeitig war. Vielleicht war es erst der eine. Meine in der einen. Größer, und dann hat er das für eine super Idee gehalten und dann ist der nächste auch reingekommen. Ach super, da kann man ja auch kacken gehen. Oder waren da Asiaten auf dem Campingplatz? Nein. Kennst du das da? Die haben ja so diese Löcher nur am Boden. Ja gut, das gibt's aber, das hat ja nichts mit Asien, das gibt ja sogar in Frankreich noch oft. Ja, aber das Faszinierende, da gibt es kein Toilettenpapier. Ja. Wie, da gibt es echt kein Toilettenpapier? Nee. Ich habe auf chinesischen Toiletten noch kein Toilettenpapier gesehen. Gibt's nicht. Wie machst du das da? Bring your own paper. Du bringst es selbst mit den drei Muscheln. Ja. Wollte ich gerade fragen, geht das da vielleicht auch über die drei Muscheln? Kennt ihr nicht die drei Muscheln? Nee. Das ist so ein Konzept, keiner weiß so genau, wie es geht, aber es, in der fernen Zukunft, ja, in der fernen Zukunft werden wir mit Hilfe von drei Muscheln. Drei Muscheln dabei. Diese drei Muscheln sind da, glaube ich, fest installiert und du musst sie irgendwie in einer bestimmten Konstellation bedienen, dass du dein Rektum dann quasi säuberst. Nein, mal ganz ernsthaft, da gibt es keine Muschel, auf die du drücken kannst, da ist eine Tür, ein Loch, okay. Griff an der Wand. Okay. Simpel, ne? Keep it simple. Ah, ja. Die Dinger sind zu top hygienisch. Ja? Du hast keine Keramik auf die Hocken drauf scheißen. Drüber? Also sie hocken sich wirklich drüber. Du kannst ja nicht, wenn du aufrecht stehst, kacken, weil da verschmierst du ja alles. Dann kackst du dir auch auf die Beine. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch voll anstrengend. Es ist anstrengend, aber es ist für deinen Körper. In der Wand. Also es ist für deinen Körper nachgewiesenermaßen gesünder, wenn du nicht sitzt beim Kacken, sondern wenn du so kniest, weil dann halt der ganze Darm irgendwie in so einer Konstellation ist. Irgendwelche Studien? Ja, ich habe mal was gelesen darüber, weil der Darm ist in irgendeiner Konstellation, dann flutscht die Kacke gerade so raus, ja, und du musst quasi nicht abwischen. Aber was ist, wenn du zum Beispiel am Vortag gesoffen hast? Und du hast so einen Bierschiss. Ja, du hast so einen halbflüssigen Mixschiss, der teilweise noch, angenommen, wenn du zum Beispiel viel irgendwas gegessen hast, was so Blähungen macht, in der Kombination mit diesem Mix-Flüssigschiss, dann sprühst du ja manchmal quasi so explosionsartige so Mini-Chunks und so weiter da raus. Ja? Und angenommen, du hast diesen Fall und du hast keinerlei Toilettenpapier dabei. Ja? Markus, gibt es da Videos von? Also nicht wirklich. Oder zumindest, also es gibt wahrscheinlich Videos davon. Also in dieser Welt gibt es wahrscheinlich von allem Videos. Aber von dieser einzelnen Situation kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich das auf Video gesehen habe. One Cup. Aber das ist. Boah, das ist echt hart. Und wenn du dann kein Papier dabei hast, was geht dann? Ja? Deshalb gibst du in diesen Kulturkreisen auch immer nur mit rechts die Hand. Weil du dir mit links den Arsch abwischst, oder was? Ja. Okay. Wer macht das denn? Linkshänder vielleicht. Schreiten wir ich fort. Ich habe meinen Sakrotan mit. Wir haben leider keine Musik hier. Der nächste Segment, außer ihr habt noch einen Beitrag zu Least Legible Objects. Nee, dann würde ich sagen, also der nächste Segment, lesen im weitesten Sinne, also auch Fernsehgucken. Ich würde gerne zur Twitteria übergehen. Nee, da sind wir noch nicht. Twitteria kommt später, oder haben wir nicht die Twitteria eh rausgeschmissen? Die geht hier aber gar nicht. Doch, die Twitteria, also, die hatten wir noch früher. Ja, aber die geht hier, wir haben ja auch kein Internet. Doch, wir haben Internet, wir hätten theoretisch Internet. Ja, aber lass dir die Twitteria für heute mal raus. Lesen im weitesten Sinne, also auch Fernsehen gucken, also auch Apps. Ne? Ja, ich habe eine neue App runtergeladen, Rühmt-Kapsel. Ist eine schwedische App, ist ein Computerspiel. Da wurde so Rühmt-Kapsel, heißt auch schwedische Raumstation. Mit Y, Rühmt-Kapsel geschrieben. Und du musst so eine Art Station aufbauen. Das ist super minimalistisches Prinzip. Also du hast nur so viereckige, das ist wie eine Tetris-Optik eigentlich. Ja. Du baust aber aus den einzelnen Teilen die so eine Station. Aus der einen kommt quasi Energie, aus der anderen Food und so weiter. Und dann wirst du halt irgendwie angegriffen, musst deine Station verteidigen. Das Ding hat instantly Kultfaktor gehabt, halt, weil es so einen krass minimalistischen Approach hat. Und so super simpel aussieht. Es geht so Richtung Tower, aber irgendwie auch Richtung Aufbaustrategie, also Richtung Siedler. Du baust deine Basis, die wird immer größer und du hast so Segmente quasi. Du hast aber nur so quasi am Ende nur so Farben und Formen. Also nur so Vierecke, Dreiecke und so kleine Striche und so ein Scheiß, ja. Und das sieht eigentlich super lässig aus. Und das hat halt, das macht trotzdem Spaß. Ich habe insgesamt vielleicht so 10 Minuten gespielt oder so. Also ich weiß nicht, wirklich da Erfahrung oder sowas. Aber es ist ein völlig anderes Konzept, was ich super, also es, mich hat es zum Beispiel dazu gebracht, ich habe nur gesehen, dass es das gibt, habe sofort gekauft für 3,50 oder so. Oh, krasser Scheiß. Ja, das ist, 3,50 ist ja schon teure, also teure App. Das gibt es auch für iOS. Achso, wo hast du es geholt? Ja, natürlich bei Android, weil ich habe selber nur Android-Geräte. Ich wollte darauf hinweisen, dass auch Android-Nutzer Geld ausgeben. Und wie heißt das Spiel nochmal? Rimmt-Kapsel. Rimmt-Kapsel. Super Spiel, kann ich eigentlich nur empfehlen. Einfach mal so ein Tipp so zwischendurch. Wir sind gerade in der Sektion Lesen im weitesten Sinne. Ja. Hast du einen Buchtipp vielleicht? Ein Buchtipp. Oder du, also Fernseh, wie, Lesen im weitesten Sinne. Ich habe ein Buch dabei. Ja, ich habe auch ein Buch dabei. Ja, was denn? Was liest du gerade? Clive Cussler. Was ist das? Ja, musst du mal lesen. Wie Cussler mit so Rebsch und Kraut oder was? Fast. Ja? Nee, nur mit C. Ach so. Und U. Ach, hat er nicht immer so. Hat er nicht immer so. Sahara war von dem. Hat er nicht immer so U-Boots und so Action und so ein Zeug da? Nee, nicht. Nee? Das ist. Ja, genau der. Der hat. Das ist schon so Unterhaltungsliteratur, ja? Ja, ist quasi wie James Bond auf dem Wasser. Ah ja, es geht immer um Wasser? Geht immer um Wasser. Ja? Ja. Okay. Und warum kannst du es empfehlen? Warum bringst du es hier ein jetzt? Das, besser, das ist. Seichte Unterhaltung für. Zeit, die du überbrücken musst. Ja, aber viel ist ja seichte Unterhaltung. Warum ist das gerade besonders für dich sehr interessant? Interessierst du dich für Boote oder Fahrzeuge unter oder über Wasser? Nee. Gibt es da Hauptfiguren, die besonders interessant sind für dich? Nee. Gibt es da fortlaufende Hauptfiguren durch die verschiedenen Romane? Ja. Wie heißt die Hauptfigur? Ja, es ist schwierig, weil es gibt mehrere Hauptfiguren. Ja. Zum Beispiel? Kurt Austin. Kurt Austin? Kurt. Kurt. Kurt. Okay. Und was macht er so? Ist der Geheimagent? Ne, der arbeitet bei der NUMA. Bei der NUMA? Was ist die NUMA? Numerische Mathematik. Aha. Genau. Da arbeitet er. Ja. Und dann löst er mathematische Rätsel im U-Boot. Das ist für mich jetzt nicht so unterhaltsam. Und du kannst auch mitlösen. Jede Seite ist dann immer was so. Jede zweite Rätsel. Seite ist ein Sudoku. Genau. Und du musst auch ein bisschen. Und dann geht der Text weiter. Wie lässig wäre das denn? Oh Gott. Wenn du mal ein Buch hättest, wo so mittendrin einfach so Rätsel kommen. Das wäre die Hölle. Es gibt aber tatsächlich so Bücher. So Buche. So Buche? Ich lese ja nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie der Plural dieses Wortes heißt. Also ja. Naja, jedenfalls als Kind hatten wir damals mal in der Grundschule irgendwie so ein Buch. Das war irgendwie cool. Da konntest du so lesen und dann konntest du dich so wie in so einem Adventure entscheiden. Ah, an so gewissen Stellen. Wie geht's eigentlich weiter? Heißt es nicht so Findefix oder so? Und dann musstest du auf die entsprechende Seite springen. Ja, ja. Und dann bist du so kreuz und quer durch dieses Buch. Ich habe es auch nicht gelesen, weil ich nicht lese. Ja. Aber ich fand das Konzept irgendwie geil. Ja. Das ist schon cool, ja, habe ich auch schon mal gemacht. Aber wieso kann man das nicht auch machen mit Rätseln da drin? Du liest das und dann kommt so ein Rätsel und je nachdem, was du rauskriegst, dann musst du auf eine andere Seite. Ich glaube, sowas gibt es sogar. Es gibt Bücher, die so ein bisschen den klassischen Lese... Und jetzt kommt es noch geiler. Das ist ja wie Pen and Paper, Rollenspiele hier. Ja. Jetzt dann musst du geiler, 30 Seiten weiterlesen. Stell dir vor, jetzt ist das Papier auch noch aus speziellem Material und du kannst dann so Sachen auch noch so querlesen oder du kriegst halt so raus, dass du auf der und der Seite nur jeden fünften Buchstaben lesen musst. Und so richtig so fancy, ja, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, ich springe halt zur Seite 50 und mach da weiter. Du könntest das nicht als eigenes Spiel aufbauen, wo du mit anderen Leuten dann quasi halt nicht so geil, Pen and Paper auf dem... Ist nicht so geil, wie dann, wenn du dieses Produkt in der Hand hast. Mhm. Und du hast eigentlich die Lösung da liegen, aber du kannst sie halt nicht sehen. Du hast aber eben gesagt, wenn das Papier eine andere Qualität hätte, also würdest du auch sagen, ein paar Seiten sollten aus Bratwursthaut sein? Oder? Nee, ich meinte eher sowas wie so Thermozeug und dann musst du das irgendwie warm machen. Es gab mal, kennst du Perplex City, dieses Kartenspiel? Dazu, nein. Okay. Also ist das sowas, wo man so rubbelt und dann ändert die Farbe oder so? Nee, das war, das da waren auf jeder Karte waren so Rätsel drauf. Die waren unterschiedlich farbig. Die waren unterschiedlich farbig und das Spiel ging halt voll ab. Also es war so ein also es war, also du hattest halt, du konntest so, dir so Booster-Packages kaufen mit so Karten halt. Ja. Und es ging darum, in der echten Welt, also in der Realität, einen Würfel zu finden und in dem waren 100.000 Pfund oder so versteckt. Ja, 100.000 Pfund, glaube ich. Okay. Und jedes dieser Rätsel hat dir halt, also immer wenn du ein Rätsel gelöst hast, dann konntest du das auf der Webseite eingeben und dann gab es wieder einen neuen Hinweis, wo dieser Würfel sein könnte. Ja, okay. Und dann gab es halt so mega harte Fragen, teilweise auch Fragen, die man halt gar nicht lösen kann. Ja. Und aber am Ende wurde trotzdem der Würfel irgendwie gefunden. Also irgendwer hat ihn halt gefunden. Aber das ist schon ein ziemlich geiles Konzept, fand ich irgendwie. Es gibt vor allem war das so mega komplex, dieses Spiel. Also da war zum Beispiel da gab es halt irgendwie so eine Karte war irgendwie so, da stand irgendwie so ein Text drauf und dann war die Antwort dazu, musstest du dann irgendwie eine E-Mail schreiben an irgend so ein fiktives Unternehmen und dann hast du halt tatsächlich eine E-Mail zurückgekriegt. So ja? Irgendwie live halt. Das war schon irgendwie fancy, so dass das so die Lösung war. Ja. Dann, ja. Das ist cool, solche Sachen halt. Also es war so total wie bei The Game, bei diesem, diesem Film The Game. Ja, integrativ ja. ins Leben, aber trotzdem kalt. Okay, jetzt konnte ich gerade ein bisschen Wind auf. Wir entschuldigen uns bei den Usern, falls der Wind durchs Mikrofon pfeift. Jedenfalls müssen wir auch mal dann nochmal hier diese Noise Cancellation machen oder so. Aber ich kann tatsächlich mal so eine Karte mitbringen. Ja. Das wäre ein Top-Ding hier für das Bild. Meinst du? Ja, die Karten sind einfach geil gemacht. Okay. Auf der Rückseite, und warum ich darauf komme, es gab halt eben da auch so Karten, die du zum Beispiel dann so durch Wärme haben, die irgendwas darauf verändert und so. Echt? Ja. Und dann konnte man da drin die Antwort sehen und so. Ja, oder schlecht, ach, das war total abgefahren. Hört sich gut an. Ja. Das war richtig cool. Jetzt hast du ja gerade das Stichwort gesagt, wir brauchen eigentlich ein Bild. Ich mache jetzt mal ein Bild von dem Aufnahmegerät und unseren Füßen im Sand, dass die Leute uns das auch glauben. Ja, dass wir hier ernsthaft. Obwohl ich meine, hört es wahrscheinlich durch den Schnee. Ach, durch den Sand. Den Wind. Jetzt hast du dich verraten, ja. Ja, eigentlich sind wir in den Alpen, haben wir selbst mitgebracht. Wir haben nur Sand mitgebracht. Wir sind hier gerade beim Après-Ski. Ja. So. Also, jetzt, also hat jemand noch einen Buchtipp oder lesen im weitesten Sinne Fernsehtipp, App-Tipp? Biografie von Bear Grylls. Bear Grylls? Ja. Das ist dieser Survival-Typ da, oder? Ja. Oder also ist der ernst? Der hat eine Biografie geschrieben. Ja. Also kann der echt überleben, Robert, oder ist der... Ja, ja, das ist alles so real. Ist es so wie Survival, dieser Rüdiger Neberg? Rüdiger Neberg ist dieser deutsche Survival, der krasseste Überlebenskünstler der Welt. Ja. Der lässt sich quasi zum Beispiel nackig vom Hubschrauber im Dschungel aussetzen. Was für ein Dschungel? Afrika oder? Der gefällt den Dschungel der Welt. Und nach drei Wochen kommt er wieder, hat 5 neue Indio-Dörfer entdeckt, 3 davon befreundet, hat eine komplette Ausrüstung aus Waffen und Steinen und so weiter und so fort und hat noch irgendwie $100 oder so verdient dabei. Also der Typ ist ultra krass. Wirklich. Und den geht's und der macht coole Sachen. Und wer ist Bear Grylls jetzt? Das amerikanische Pendant. Ah ja, okay. Und der grillt nur Bären. Ja, genau. Und der hat eine Biografie? Eine Biografie geschrieben. Hat er selber geschrieben oder hat er schreiben lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wurde geschrieben. Okay, aber ist Ich-Form? Ja. Hast du gelesen? Die lese ich im Moment. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ah ja, und um was geht da so? Um sein Leben. Ja, aber wie hat er angefangen? Ich meine, wie kommt es? Das hat er am Anfang erklärt. Durch familiäre Geschichten, wie er zu dieser Outdoor-Geschichte gekommen ist. Und irgendwann hat er das dann kommerzialisiert. War das so eine Insel- und Kegel-Geschichte? Eine Eltern im Wald ausgesetzt und irgendwie musst du was draus machen, oder? Weiß nicht. Ja, sag mal, wie ist denn bei ihm dazu gekommen? Ja, durch familiäre Sachen und dann war er beim Militär und hat irgendwie auf einer einsamen Insel gewohnt und so. Okay. Und dann kam das so und dann hat er es irgendwann im Fernsehen gemacht, seine Survival-Sendung und war einer der ersten, die das im Prinzip so vermarktet haben und da ist er halt recht berühmt mit geworden. Ah ja. Der ist auch schon ziemlich hart, der Kerl. Ja? Der isst dann alles, was da so aufkommt, isst er dann auch auf. Also mal ein Beispiel. Tiere, ja, dann krabbelt irgendwie so einem, zieht da irgendwelche Maden aus dem Baumstamm und die so daumendick sind und beißt dann da drauf und dann kommt dann so ein brauner Schmodder raus. Ah ja. Also wenn man den nach den Least Legible Objects fragt, kommen da wahrscheinlich andere Antworten. Ja, der leckt überall. Ja? Der hätte auch kein Problem mit an der Hähnchenbrust zu lecken oder an der Wurst, die eine Sandpanade hat. Nein. Selber schuld, wenn er im Krankenhaus landet mit einer Salmonellenvergiftung, der ist ja nicht immun. Ja, aber der ist ja zum Beispiel geimpft und so weiter? Nehme ich stark an. Dann hat er regelmäßig ist er im Krankenhaus, hat er irgendwelche Verletzungen? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Aber nicht so, also hat er noch alle Gliedmaßen zum Beispiel? Ja. Ah, ja. Hat er starke Bänder? Ja, stärker als du. Das heißt, er könnte ins Meer gehen auf Hüfthöhe und würde nicht sofort zusammenbrechen und schreien davon weggetragen werden müssen. Das können die meisten. Ah ja, okay. Komisch, irgendwie habe ich da ein größeres Problem damit heute gehabt. Du noch was? Nö. App-Tipps? Nö. Hast du mal wieder was runtergeladen? Nö. Nö? Ich lade noch nichts runter. Okay. Ja, vielleicht. Mir fällt noch ein, Naked and Afraid ist eine Serie. Da werden auch Leute nackt in den Dschungel gedroppt und müssen dann überleben. Ist das eine ernsthafte Serie oder so ein Teenie-Kram? Das ist eine ernsthafte Serie. So was passiert da? Man sieht nicht, dass sie wirklich nackt sind. Das ist total bescheuert, das ist auch alles gestaged, glaube ich. Ah, jetzt doch. Das meinte ich ja mit der Frage, ob es ernsthaft ist oder ob es wirklich so gestaged ist. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass es gestaged ist. Ich weiß es aber nicht. Ist eine US-Serie? Ja. Okay. Spielen da irgendwelche C-Promis oder so mit? Sowas wie diese Dschungelsituation mit dem... Ja, US-C-Promis kenne ich ja noch weniger als... Ah ja, okay. Deutsche C-Promis. Ja. Ja, ich glaube, die zeichnen sich eben auch nur dadurch aus, dass man sie nicht kennt. Und dann, das sind die halt in der Sendung dabei, dann guckt man, dann kennt man sie, ja. Dann haben die halt ein bisschen Brüder. Ich glaube, also viele von denen sind tatsächlich keine, das sind ganz normale Leute. Du könntest also auch in den Dschungel. Ich könnte in den Dschungel, genau, und dann wäre ich quasi ein C-Promi und dann googeln mich Leute und dann steht, ja, der war im Dschungelcamp. Ja, und dann halt so, weil er halt irgendwie, ne, deswegen bin ich dann ein C-Promi, weil ich da war. Aber nicht, weil ich schon mal irgendwas anderes gemacht habe oder weil ich halt hier irgendwie diesen Podcast habe. Das würde dann wahrscheinlich schon ausreichen, so also als Legitimation. Gibt es eigentlich eine Wildcard für das Dschungelcamp? Unbedingt. So wie bei Stefan Raab Poker. Mhm. Ist es so? Ja, seine Wildcard. Okay. Und was macht, was erlaubt ihr dir? Als Unbekannter mitzuspielen. Ach so, ich habe das Konzept. Nicht-Promi. Ich habe das anders verstanden. Zwischen den ganzen Promis, die eh kein Schwein kennen. Ja, okay. Oh. Ja, nee, das wäre dann absurd, weil eben die meisten da sowieso unbekannt sind. Ja, ja eben, genau. So, die nächste Sektion ist unsere Improv-Section. Ich hoffe, du hast was vorbereitet. Nö, ich bereite nichts mehr vor. Bist du gut in Improvisation? Ich hatte mich vorbereitet und dann wurde mir gesagt, nee, für Improv, da bereitet man sich nicht vor. Nee, stimmt gar nicht. Letztes Mal hast du was vorbereitet, wir haben mitgespielt und du warst nicht zufrieden. Ja, natürlich nicht, weil ihr ja nicht drauf eingegangen seid. Sondern doch. Du deine blöden Scheiß-Kontaktlinsen-Eiweißlösungs-Drops. Wie, warum ist da Eiweiß drin? Ja, also, das löst Eiweiß. Das löst Eiweiß, ja. Ja, ja. Und ist collectible. Also wir versuchen seit ein paar Folgen so eine Improv-Section zu machen, ja, wo man quasi sich in eine fiktive Situation setzt und dann so spielt, als wäre man die Figuren in der Situation und am besten natürlich noch ein bisschen einen gewissen Unterhaltungswert dabei übermittelt. Ich meine, den hat unser Podcast sowieso nicht, aber es scheint sich herauszustellen, dass die Improv-Section so der Tiefpunkt dieser Stunde ist. Ja? Also wirklich, das ist so schlecht, weil das ist was du ein bisschen üben musst. Du kannst es nicht einfach so. Du wolltest doch recherchieren, schlecht im genau Improv ist. Zu sein. Schlecht im Improv sein ist gar nicht ganz, ganz einfach, aber Improv wirklich so zu machen, dass es unterhaltsam wird, ist sehr schwierig. Ja. Angenommen, wir können es ja mal ausprobieren. Ja? Ja. Stellen wir uns vor, wir wären auf so einem Campingplatz. Ja? Und es ist ja dann dadurch uns auch ein bisschen leichter gemacht, dass wir jetzt im Moment auf so einem Campingplatz sind. Und dann geht es halt so, ne, man würde wahrscheinlich sagen, es gibt eine Ausgangssituation, einer hat sich am Bein verletzt, ja. Und dann entstehen da Gespräche möglicherweise, ja, so, aber das ist ja schon, lahm. Das ist schon lahm, ja, du merkst, es geht schon wieder so, irgendwie, lahm. Da müsste man vielleicht eine bizarrere Ausgangssituation nehmen. Du hattest doch mal was mit so einem Planeten. Planeten? Ja, oder Mond. Irgendeine. Ja, dass das Faultier, das auf dem Mond lebt oder ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Habe ich jetzt total vergessen. Ja, also ich aber was wir beim ersten Mal Improv anders gemacht haben, wir haben die Situation vorher geklärt und Rollen verteilt. Ja? Ja. Wie denn? Du sagtest doch, ja, du möchtest hier Treppenteppiche kaufen und Lars war der Verkäufer, ich war der Automat und aber haben wir das dann so, haben wir erst angefangen. Haben wir das so dediziert verteilt? Ja, das war der automatische Verkaufsautomat oder so, der war auch ziemlich schlecht. Ja, den der Verkäufer bedienen musste oder so. Nicht so gut verkauft eigentlich. Wir können das noch nicht so gut mit dem Improv. Ja, und ich glaube, das ist auch das sich durchziehende Thema, dass wir darüber so uns aufregen, dass wir das nicht so gut können. Keiner hat aber die Muße, auch nur eine Sekunde mal irgendwie zu googeln. Ich habe gegoogelt. Ob es da vielleicht so Tipps für Anfänger oder so gibt, also zumindest ich habe es nicht, die man vielleicht befolgen könnte. Um da ein bisschen weiter reinzukommen. Dementsprechend würde ich hier sagen, kappen wir. Da gab es alle möglichen Settings, die man so nutzen könnte. Ja, gab sie? Ja. Sag mal eins. Weiß ich nicht mehr. Ich hatte ja meins. Du kannst es ja nochmal machen, wir versuchen was Besseres draus zu machen. Nee, heute nicht. Aber wir können ja mal so reihum. Heute nicht. Wir können ja mal reihum Sätze reden, so jeder nur ein Wort. Ja. Und dann gucken wir, ob da eine Geschichte bei rauskommt. Ja, gut. Ja. Ja. Fangen wir an. Heute gibt es vier Zigeuner, die sich unter den Bäumen legen. Naja, das war grammatikalisch. Ja, das geht leider nicht. Die sich unter den Bäumen legen. Okay. Ja? Da war ein Punkt jetzt. Da war jetzt. Ja, musst du entscheiden. Ich habe nur legen gesagt. Okay, jetzt versuchen wir die Geschichte fortzuführen. Die. Sie. Roma und Sinti. Das waren drei Worte. Ja, muss ja politisch korrekt sein. Mögen. Warte mal, was hat er gesagt? Roman Sinti. Also. So nennt man das. Mögen? Ja. Es? Nicht? Sich? In? Diesen? Umständen. Gegebenenfalls. Hochwertig? Und? Auch? Mit? Mit? Händen? Dementsprechend? Was? Festzuhalten. Das war keine Sache. In Deutschland ist das Spiel natürlich viel einfacher. Ja, guck mal, wir haben ja in Deutschland ist ziemlich einfach, weil am Ende kommt das Verb und das macht den Satz aus. Wenn du es auf Englisch machst, dann geht es irgendwie nicht so richtig, weil da musst du dich am Anfang entscheiden, wer was macht. Und das Verb ist das wichtigste Wort im Satz. Aber wie geht der Satz eigentlich los? Ja, also weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber fahren wir mal weiter. Heute, also wir haben das Setting jetzt mit dem Zigaretten. Ja, hatte der eine von den Sinti und Roma einen Unfall. Er fuhr mit dem Kanu einen dicken Baum an. Dabei. Achso, da war der Satz zu Ende. Ich dachte, vor irgendwo ging doch. Ich fuhr ihn an, den Baum. Ja. Verletzte. Was war der erste Wort? Dabei. Achso. Verletzte. Er. Den Baum und sich selbst an seinem Genital. Leider war der dicke Baum voller Wespen. Daraufhin erschrak sich einer der Wespe. Habe ich, das nennt man einen Twist am Ende, ja? Das war ein Twist. Ja, man denkt, es geht auf die eine Sache hinaus und dabei kommt auch die andere. Fahr ja. Fort. Und der dicke Zigeuner platzte auf. So, Ende der Geschichte. Ja? Ja, schon ja, zu Ende. Okay, ja. Es war eine tragische Geschichte. Ja, eigentlich schon. Sie handelte von Wespen, Zigeunern. An sich dachte man, es geht eigentlich ganz gut. Man dachte, er hätte sich aber nach dem Unfall. Aber das war eigentlich nicht schlecht, die Geschichte. Das war eine okaye Geschichte eigentlich. Dafür, ja. Dass sie einfach nur so aus dem Nichts entstanden ist, ja. Wir können ja daran weiterarbeiten. Ja. Mir ist kalt und mein Bier ist leer. Das sind natürlich zwei Dinge, die man als Muster erkennen können möchten würde. Wenn man es darauf anlegen würde, in allem ein Muster oder Pattern zu erkennen. Ja, ich gebe es auf. Würdest du sagen, dass du, wenn du auf dem Campingplatz bist, immer Bier trinken musst? Ja. Ist es ein Muster? Ja. Warst du schon mal auf dem Campingplatz und hast kein Bier getrunken? Ja, als Kind. Sagen wir, okay, wie alt warst du da? Unter 18? 1 bis 15. Und warum hast du kein Bier getrunken? Weil ich nicht durfte. Wer hat diese Regel gemacht? Das deutsche Bundesgesetz. Aber wir sind doch in Holland. Aber das interessiert den Markus ja nicht, weil die Politik nicht interessiert. Ja. Und meine Mama. Okay, deine Mama hat dir quasi vorgeschrieben, was du zu tun hast und du hast dich einfach dran gehalten. Ja. Du warst also nicht jemand, der gesagt hat, Mama, du sagst X, aber ich mach Y. Doch so ab 14 oder so. Und dann gibt es ja eine Schnittmenge. Ja. Gehst du gerne auf Festivals? Ja. Das könnte man mit Camping vergleichen. Ja. Geht es dort Situationen auf den Sanitäranlagen, die mit denen in Birkenfeld letztes Wochenende vergleichbar sind? Die toppen das noch. Ja? Dixie-Würfel zum Beispiel. Was ist das? Ja, Dixie-Toiletten. Ja. Und dann einfach würfeln. Ja. Umkippen. Also während du auf der Toilette bist. Au. Ja, nicht du. Ja. Ach so. Und wie ist das, wenn man diese Chemikalie, die in den Toiletten ist, in die Luftröhre bekommt? Recht. Also, zumal sie ja durchsetzt ist, also eher so mit eine. Fäkalien, ja. Mit Fäkalien. Fast so schlimm wie an der Brust verlecken. Gibt es Situationen, wo man sagt, nein, ich habe jetzt hier keine Lust mehr und heimgeht? Welche Brust ist gefährlicher, will auf einem Festival? Ja. Also, angenommen, du wurdest gewürfelt. Nennt man das so? Nennt man das so oder nicht? Ich wurde gewürfelt. Könnte man so, ach scheiße, heute wieder auf dem Festival gewesen, wurde ich wieder gewürfelt? Und dann die anderen so, sei nicht so weich. Ziel ist es, das zu vermeiden. Ja, das zu vermeiden. Wenn es passiert, hast du Pech gehabt. Okay, also es passiert schon öfter. Ist es ein regelmäßiges Muster, was immer wieder auftritt? Der Durchschnitts, könnte man sagen, dass der Durchschnitts-Festival-Geher das schon mal erlebt hat. Hast du es schon mal erlebt? Selbst gewürfelt zu werden. Nee. Ja, selbst gewürfelt zu werden. Zu werden, ja, gewürfelt zu werden, ja. Du? Nein, ich wurde da noch nicht gewürfelt. Hast du mitgewürfelt? Nee, nicht wo einer drin saß. Okay. Und du? Weißt du das? Auch nicht. Aha. Weißt du das? Ja, nee, das war früher auch. Aber es ging eher auf Baustellen, Dixie-Klos umkippen. Ja. Die Gräben reinkippen. Die Kühe kippen nur in der Stadt sozusagen. Genau. Ja. Das Pendant zur Kuh in der urbanen Welt ist die Dixie-Toilette. Sozusagen, ja. Und so behandeln wir ja auch unsere Tiere. Ja, richtig. Wir pießen da drauf, dass die vielleicht leben und morgens Bock haben, auf der Wiese abzuhängen. Dabei machen, wenn man die tot machen Schnitzel daraus. Schnitzel. Apropos, Schnitzel. Gleich Grimmer Schnitzel. Apropos, was ist eigentlich mit unserem Schnitzel-Pommes-Thema? Gibt's dort richtiges Fleisch? Also ich habe schon angefangen, Brötchen zu trocknen für die Panade. Ja? Ja, und da wir jetzt hier so ein Außer-Dingens-Cast haben, ja, habe ich die Brötchen natürlich nicht dabei und keine, ach so, keine Schnitzel mehr. Und eine Sandpanade auf deiner Wurst ersetzt auch nicht die Schnitzelpanade. Also wenn man die mit Ei mischt, dann wird das vielleicht gehen. Aber die ist auch so ein bisschen so knusprig, also der Sand. Ja, aber der fällt auch wieder ab, sobald ja, die Wurst austrocknet. Oder man sie abwäscht. Aber du machst deine Panade selber aus Wurst, aus Brötchen? Aus Sand. Das sind übrigens die besten Gerichte, wenn man Fleisch mit noch mehr Fleisch verfeinert. Ja, ja, so oder Speck einwickelt. Die besten, ja, oder einfach Gemüse mit Fleisch umwickeln, ne? Bevor man gar kein Gemüse isst. Also nee, eigentlich kannst du alles im Speckmantel verkaufen. Aber es gibt ja diese Fernsehsendung, wo zum Beispiel ganze Tiere aus Fleisch nachbauen. Was? Ja, da irgendwie sind ein bisschen bescheuert. Sie bauen zum Beispiel Tiere aus Fleisch nach und essen die dann auf. Hm. Ja, ich hab Hunger. Also das heißt irgendwie Epic Mealtime, glaube ich. Also das, ja. Davon halte ich nicht so viel. Es gibt ja zum Beispiel auch nicht Epic Vegetable Time. Das sollte es aber mal geben, um das Gemüse an sich ein bisschen hoffähiger zu machen. Bauen die Tiere quasi originalgetreu nach und essen sie dann? Oder? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe, glaube ich, irgendwas gesehen, da wurde dieses beliebte Tier Town Town aus Star Wars 2 nachgebaut. Wo sich der Luke am Anfang so in den Eingeweiden so aufwärmt. Ah, okay. Ja? Okay. Und das wurde aus so kleinen Würstchen und Speck und so weiter komplett nachgebaut. Und dann konnte sie sich da theoretisch auch reinlegen, aber sie haben es am Ende einfach nur aufgegessen. Ja. Ist das ekelhaft? Es ist ekelhaft. Die Menschen machen ekelhafte Sachen, vor allem wegen dem Internet. Gäbe es das Internet nicht, gäbe es noch keine nachgestellten Szenen von Star Wars 2, wo sich Leute in Eingeweide reinlegen. Und dann würde es vielleicht trotzdem machen. Nicht. Du würdest es nur nicht kennen. Ja, möglich. Ja. Also das Internet nur als Medium. Oder doch. Vielleicht er ja doch. Zurück zu deiner Panade. Ja. Du machst sie selber. Ja, klar. Wie denn? Ja, aus Brötchen. Was machst du mit denen? Ich hau die klein mit dem Hammer. Was? Und dann habe ich Brötchenstaub. Als Semmelbrösel. Ist es Feinstaub? Nein. Feinstaub ist schwarz. Könnte man so lange auf Brötchen hauen, bis sie zu Feinstaub werden? Das müsste gehen, oder? Was sagt der Maschinenbauer dazu? Hast du Feinstaub schon mal gesehen? Ja. Echt? Ja, aber ja, an den Fenstern. Akkumuliert habe ich es gesehen. Genau. Was ist Feinstaub? Was ist die Definition von Feinstaub denn? Feinstaub ist das aus der Luft, weswegen man eine Feinstaubplakette braucht. Ja, aber ist es quasi so die Abgase, die hinten aus deinem Auto kommen, oder was? Ja. Aber nur aus Diesel, oder was? Bußpartikel, dachte ich. Das ist quasi lungengängiger Dreck. Lungengängiger Dreck. Diesen Sand hier quasi ganz fein reißt, das ist der Feinstaub. Aha, ja? Also geht's auch mit Brötchen. Geht auch mit Brötchen. Ja. Da gibt's auch eine Mehlstaublunge. Eine Mehlstaublunge? Ja. Sterben da Bäcker dran? Genau. Ist es wirklich so? Ja. Ist es die beliebte Krankheit unter Bäckern? Ja. Mehlstaublunge. Genau. Wir haben wieder einen verloren. Wieder einer zu viel Brötchen geatmet. Ja? Das ist bizarr, was es alles gibt. Gibt es das Äquivalent auch bei Metzgern? Die Mettlunge. Zu viel Schnitzel geklopft, Schnitzelstaub eingeatmet. Und ja, da geht's ja auch wieder um Panade. Ist hier wieder das Gleiche. Du merkst, wir machen hier einen schönen Kreis und kommen wieder da an, wo wir aufgehört haben. Weil die Sache ist rund. Es ist ein runder Podcast heute. Die Sache geht sich aus. So wie jedes Mal. Ich finde, wir haben eigentlich immer einen ganz guten. So, haben wir Leserbriefe? Ja, klar. Ja, lies mal vor. Wenn du das Ding da hältst, hast du bestimmt einen Leserbrief drauf. Also, ich glaube, wir haben einen Comment 9 auf Google Plus. Irgendwas habe ich gesehen, ja. Cool. Aber vielleicht war es auch nur so eine Personal Message oder so. Da schreibt einer super Sache. Will den nächsten Podcast hören. Das war eine Reaktion auf die letzten Folgen. Auf die letzte Folge. Okay. Habe mich sehr gefreut. Wer? Es war ein mir völlig Fremder, den ich noch nie gesehen oder gehört habe, der einfach so diesen Podcast gehört hat. Wie viele Follower hast du denn? Ein. Zwei. Aber zwei. Da bin ich schon inklusive. Also ein. Also ein. Kann man dich eigentlich selbst folgen? Du kannst dir selber, weiß ich nicht, keine Ahnung, dir selber folgen kannst. Also ich kann mir meistens nicht folgen, vor allem wenn ich versuche, was zu erzählen, was schlüssig ist. Wenn man sich selber folgt, hat man dann unendlich viele Follower. Kann man sich vielleicht mehrfach folgen sogar. Ja, das wär's ja. Aber nur, wenn du multiple Persönlichkeit hast. Ich habe hier diese Universalstreichhölzer, die theoretisch an allem angehen. Also müssen die nicht, die heißen überall Zünder, ja? Müssen die nicht teilweise auch an Luft angehen? Mach die mal an dem Pad an. Mach die mal auf der glatten Seite von dem iPad an. Ich versuche jetzt erstmal diese überall Zünder überall zu zünden, ja? Also auch, warte. Selber. Also hier. Ja, es ging nicht. Die Luft war zu dickflüssig heute. Ihr macht mal an dem Pad. Also, ja, auf der Oberfläche von meinem Nexus geht es auch nicht. Meine Hose geht es auch nicht. Ich halte es für einen massiven Trugschluss. Sie gehen halt nur auf dieser Reibefläche hier und vielleicht auf ähnlich gearbeiteten Oberflächen wie diese Reibefläche sind. Vielleicht ist gemeint, so sinnlos, dass sie in jedem, ne, Land funktionieren. Ah. Na gut, jetzt habe ich wahrscheinlich deine teure Designerhose ruiniert. Mach mal am Bein. Ja, mach mal hier. Also. Mach mal selber. Ist vor allen Dingen so sinnlos, oder? Ja, oh, Kopf abgebrochen. Ist vor allen Dingen so sinnlos. Ich meine, du holst die Dinger eh aus der Packung raus, dann kann da auch genauso wie eine raue Seite irgendwo dran sein. Ja, aber es kann ja sein, dass du zwei davon mitnimmst, weil du nur Platz für zwei Streichhölzer hast auf deinem krassen Abenteuer im Bear Grylls Style. Was für ein Quatsch ist das denn? Dann nimmst du natürlich dein quasi mehr passende Dieselfeuerzeug in den Arsch schiebst. Zum Beispiel, ja. Du musst ihn in deiner Nase transportieren, das ist die Auflage der aktuellen Folge. Ja. Und da passen halt nur zwei Streichhölzer rein. Du musst ja auch in deiner Nase zünden und dann mit deiner Nase den Feuer anmachen. Sozusagen so. Ja. Genau. Apropos Feuer, kannst du Feuer machen? Kann jemand Feuer machen? Ja. Also ohne Streichhölzer? Ich guck ja Berg. Ja, mit Feuerzeug. Ja, ja. Also hat's jemand. Ich kann es dir sogar zeigen. Hast du es mal probiert? Also ohne deine Gaskartusche. Ich kann es dir gleich am Bild zeigen, wie es funktioniert. Ohne Gaskartusche. Einfach nur mit den Dingen, die hier in der Welt herumliegen. Ja, hier nicht. Ja, das ist ja die Prämisse. Ja, aber hier gibt es nur Sand. Was brauchst du denn? Ich habe den Sand gesehen. Was brauchst du denn, um Feuer zu machen? Feuer bohren. Was sind das? Oder Feuer. Und eine Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine? Okay, ja. Dann brauchst du ja Strom auch. Nee, Akkubohrer. Ja, okay, dann hast du irgendwann vorher mal Strom gebraucht. Nee. Nee? Kommt der aufgeladen aus der Verpackung? Kennst du nicht diese Drehdynamos? Ja, den würde ich nicht Akkubohrer bezeichnen. Warum nicht? Weil kein Akku dran ist. Ja. Ja, nee, aber du kannst den Akku mit dem Drehding aufladen. Achso, ich dachte, du meinst diese Bohrer, wo man so dreht. Ja, die kannst du aufnehmen. Ja? Ja. Und dann kannst du Feuer machen. Ja. Aber hast du schon mal gemacht? Ja. Und du? Nein. Ich nämlich auch nicht. Ich glaube, das ist ein Mythos. Ich glaube, man kann kein Feuer machen, außer mit Streichhölzern und Feuer. Klar, es ist nur eine Frage von Reibung und Hitze. Feuer bohren, Feuersteine. Man sieht es im Fernsehen, Drachen. Aber ich habe es noch nie in echt gesehen. Drachen. Stell dir mal vor, du triffst einen Drachen im Wald. Da könntest du doch Feuer mitnehmen. Ja. Oder den Drachen. Wenn es ein kleiner ist. Ein kleiner Drachen. Ein Lenkdrache. Das wird schwer. Wir mussten übrigens gestern unser einziges Feuer, das wir hier hatten, ausmachen. Ja. Weil Funkenflug fast das teure Markenzelt von einer Mitcamperin zerstört hätte. Oder die Düne. Auf einem Campplatz, wo sowieso offenes Feuer verboten ist. Deswegen mussten wir nur mit Gas grillen. Wie ist eure Erfahrung jetzt so im Nachhinein? Gibt es noch ein Feedback zu dem gasgegrillten Zeug? Das ist top. Top? Sagst du? Fehlt ein bisschen der Kohlegeschmack. Fehlt der Kohlegeschmack? Ja, ja. Vielleicht Kohle drüber streuen. Wir haben noch ein bisschen hier im Sand. Das ist noch ein Kohlestück. Ja. Das können wir später durch den Wolf drehen. Können wir auch grillen. Es gibt doch alle Geschmackssorten, die einzeln. Kann man nicht wie Kohle, Grillkohlegeschmack irgendwie noch zum Draufstreichen? Statt Salz, ne? Einfach so ein Kohlestreuer. Wir können sowas in eine Pfeffermühle rein tun. Einfach so ein Kohlestück und dann kannst du so drehen. Yeah. Ist das denn nicht antibakteriell, so wie Aktivkohle? Doch, das ist antibakteriell, oder? Wenn es komplett schwarz ist, ist es nicht mehr giftig. Ist der Moderator weggehüpft? Der Moderator ist weggehüpft, weil er nicht mehr laufen kann. Ja, was machen wir jetzt? Also warum betreibt man diesen Grill eigentlich nicht im geschlossenen Zustand? Als Smoker? Ja. Kann man bestimmt machen, deswegen hat er auch Löcher, um da ein bisschen Druck rauszulassen. Nee, so ist es aber nicht gedacht. Ja, wir haben nicht Platz. Das ist wirklich gedacht als zwei Dinger. Die Luft unten ist nur zum Einziehen. Da liegt ja noch ein Metall drin. Ja, und dann kann zieht er die Luft. Einziehen und oben rauspusten. Genau. Ist ein Traum. Richtig. Ja, genau. Oh, achso, du meinst jetzt Zoom oder was? Ja, geschlossen. Smoker. Oh yeah, achso, unser Moderator holt hier gerade. Er legt sich gerade auf zum Maul. Ich will mir das Bein verdrehen. Das andere. Eine Endmelodie. Ja, weil wir haben ja am Ende eigentlich immer so eine Improv-Section. Jetzt haben wir halt nur ein Gerät. Also spiele ich kurz was. Habt ihr noch was? Ansonsten nein, lassen wir jetzt ausgehen. Das hier. Jetzt lass mal auf. Wir brauchen ein Fade-Out. Ja? Ja, nee. Fade-Out machen wir, indem du einfach mit dem Mikro wegläufst gleich, okay? Okay. Aber dann, wo es leise ist. Okay, ich mache erstmal einen coolen Rhythmus an. Musst du anmachen. Ist doch an. Das ist Batterie, ja. Scheiße, was ist denn jetzt? Das geht, oder? Ah ja. Okay. Sand im Getriebe. Warte, der ist cool. Ah ja? Warte. Techno. Warte. Oh ja, der geht ab. Okay. Du musst weglaufen. Ach verdammt, ich hab die Flasche kaputt gemacht. Achtung jetzt.